Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit, deren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Meine lieben Geschwister, es ist wieder einmal soweit. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns mit dem Eid des Opferfestes beschert und glücklich gemacht. Wir danken ihm subhanahu wa ta'ala und möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass der Eid eine Quelle ist für uns, um immer wieder Hoffnung zu schöpfen. Wir sehen viele Beispiele im edlen Koran al-Karim, die darauf hinweisen, dass Allah subhanahu wa ta'ala immer mit der Erschwernis eine Erleichterung mitsendet. Schaut uns das Beispiel an von Ibrahim alayhi salatu wassalam, als er ins Feuer geworfen worden ist und er sich Allah zuwandt und Allah sagte, O Feuer, sei angenehm und sei kühl und angenehm für Ibrahim. Und ein weiteres Beispiel, in dem wir sehen, wie die Mutter von Musa Angst hatte um ihren eigenen Sohn und Allah subhanahu wa ta'ala ihr eingab, wir werden ihn dir wieder zurückbringen und werden ihn zu einem der Gesandten machen. Und Allah subhanahu wa ta'ala erzählt uns im Koran al-Karim über das Volk von Yunus alayhi salatu wassalam. Und er sagt sinngemäß übersetzt, O wenn es doch nur eine Stadt gäbe, die geglaubt hätte, sodass ihr Glaube ihn genutzt hätte, außer dem Volk von Jonas. Als sie glaubten, haben wir die Strafe der Erniedrigung in diesem Leben von ihnen abgewandt und ihnen Missbrauch auf Zeit gewährt. Ebenso als Jakob a.s. weinte, und nicht nur weinte, sondern solchen Schmerz verspürte, weil er seinen Sohn Yusuf a.s. vermisste, hat er sich Allah subhanahu wa ta'ala zugewandt und Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber seine Trauer zum Ausdruck gebracht. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm sein Gebet erhört, indem er nicht nur ihm sein Augenlicht zurückgegeben hat, sondern ihm auch seinen Sohn zurückgebracht hat. Das gleiche gilt für das Beispiel von Yunus alayhi salatu wassalam, als er Allah anbetete und sagte, O mein Herr, mich hat Schaden getroffen und du bist doch der Barmherzigste aller Barmherzigen. Allah subhanahu wa ta'ala hat daraufhin das Gebet erhört und hat von ihm die Krankheit hinfortgenommen. Und ebenso, liebe Geschwister, unser Prophet Zakaria alayhi salatu wassalam, der keine Kinder hatte und er dann sagte, O Herr, lass mich nicht alleine. Du bist der Beste derjenigen, die andere zum Erben machen. Und daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala sein Bittgebet erhört und hat ihm seinen Sohn Yahya gegeben und seine Ehefrau wieder zu einer rechtschaffenen Frau gemacht. Und das gleiche gilt für das berühmte Ereignis zu Hajj selbst, als Ibrahim alayhi salatu wassalam angeordnet wurde von Allah, dass er seinen Sohn Ismail opfern solle. Und als er ihn opfern wollte, da wurde gerufen, dass er statt ihm ein Opfer darbringen soll, ein gewaltiges, ein großes Schaf, wodurch Allah subhanahu wa ta'ala ihm wiederum Erleichterung beschert hat nach Erschwernis. Und schauen wir uns das Beispiel unseres Propheten Muhammad an, sallallahu alaihi wasallam. Er ist als Waisenkind geboren. Er verlor auch relativ früh seine Mutter und danach später verlor er seinen Onkel und später auch seinen Großvater und später auch seine Ehefrau. All diese Schmerzen hat er gespürt und dann ist er von seinem eigenen Volk verstoßen worden und trotz dieser hat er Geduld an den Tag gelegt und ist nach Medina ausgewandert und dort versuchte man ihn mehrmals zu töten und er fand dort 3 Monate lang nichts zu essen, außer Wasser und Datteln. Das ist das Leben unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber nach 23 Jahren hat Allah azza wa jal seine Botschaft vervollkommnet und heute gibt es über 1 Milliarde Menschen, die La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns das vorgemacht, dass man immer voller Hoffnung sein soll und die Hoffnung niemals aufgeben soll, weil eben Allah unser Herr ist. Und deswegen, als der Prophet a.s. in einer ganz brenzligen Lage war, nämlich in der Höhle und die Mekkaner ihn und Abu Bakr radiallahu anhu aufsuchten, da sagte er zu seinem Freund, nachdem er Abu Bakr zu ihm sagte, wenn einer von ihnen unter seine Füße schauen würde, würde er uns sehen. Da sagte er, was meinst du zu zweien, deren Dritter Allah ist? Und so bringt Allah subhanahu wa ta'ala jeden Menschen aus der Enge zur Weite. Er bringt jeden Menschen aus der Sorge hinaus, denn er ist subhanahu wa ta'ala dein Herr. Meine lieben Geschwister, was ist, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, was ist es, was dir Sorgen macht? Macht es dir Sorgen, dass du Schulden hast? Dann ist Allah subhanahu wa ta'ala, du weißt, einer seiner Namen ist der Al-Versorger, Al-Razzaq. Ist es, lieber Bruder, liebe Schwester, dass du psychologisch dir Sorgen machst, dass du etwas verloren hast und traurig bist, so ist Allah subhanahu wa ta'ala Al-Jabbar, derjenige, der die Menschen tröstet. Ist es etwas, was dir Sorgen macht, dass du krank bist oder einer deiner Geliebten von einer Krankheit heimgesucht ist, so ist Allah subhanahu wa ta'ala Al-Shafi, er ist der Allheiler. Ist es, lieber Bruder, liebe Schwester, Unfruchtbarkeit, die dir Sorgen macht, so wisse, dass Allah subhanahu wa ta'ala Al-Muhyi ist. Er ist derjenige, der das Tote lebendig macht. Und er ist Al-Wahhab, der Schenker. Und er ist Al-Razzaq, der Allversorger. Bist du etwa jemand, der auf der Suche nach einer Heirat ist und keinen Ehepartner findet, so ist Allah subhanahu wa ta'ala Al-Wahhab, der viel Schenker. Bist du etwa besorgt darum, dass deine eigenen Kinder dir gegenüber widerspenstig sind und dir aus dem Weg gehen und dir dein Anrecht nicht geben, so ist Allah subhanahu wa ta'ala Al-Hadi, derjenige, der die Menschen recht leitet. Bist du etwa jemand, der Schmerzen hat und Angst hat vor vor einer fremden Person, so ist Allah subhanahu wa ta'ala Al-Wakil, er ist derjenige, auf den du vertrauen kannst, er ist dein Sachverwalter. Und so siehst du, lieber Bruder, liebe Schwester, es gibt für jedes Problem einen Ausweg und der Ausweg letztendlich führt am Ende zu niemand anderem außer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ist derjenige, der dieses alles erschaffen hat. Allah ist derjenige, der alles in der Hand hat und derjenige, der den Schmerz gemacht hat, kann auch den Schmerz wieder wegnehmen. Derjenige, der die Sorgen gemacht hat, kann die Sorgen auch wieder wegnehmen und so weiter und so fort. Wie schaffen wir es, liebe Geschwister, zu guter Letzt, dass wir immer optimistisch sind und immer positiv denken? Da möchten wir euch daran erinnern an zwei Angelegenheiten, die von großer Bedeutung sind. Die erste Angelegenheit ist genau diejenige, du musst dir immer wieder bewusst machen, dass all deine Angelegenheiten in der Hand Allahs sind, subhanahu wa ta'ala. Allah sagte sinngemäß Surat Yasin 82, seine Angelegenheit, wenn er etwas will, Allahs Angelegenheit, wenn er etwas will, ist nur, dass er sagt, sei, dann ist es. Er sagt nur, kun, fayakun, subhanahu wa ta'ala. Und Allah sagte, azza wa jal, wer auf Allah vertraut, so ist er seine Genüge. Das heißt, wer auf Allah vertraut, braucht niemand anderes danach. Du brauchst weder jemanden in diesem Leben, wenn Allah auf deiner Seite ist, noch brauchst du im nächsten Leben jemanden auf deiner Seite. Die zweite Angelegenheit, liebe Geschwister, ist, dass wir uns bewusst machen, wie Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, sinngemäß übersetzt, es kann sein, dass ihr eine Sache verabscheut, obwohl darin viel Gutes für euch ist. Surat An-Nisa, Vers 19. Es kann sein, dass ihr eine Sache verabscheut und darin hat Allah viel Gutes gesteckt. Deswegen, wir sehen in der Geschichte, bei dem berühmten Friedensvertrag von Hudaybiyah, wie die Muslime oder manche von ihnen dieses als einen Nachteil empfanden und als Ungerechtigkeit den Muslimen gegenüber empfanden, aber am Ende entpuppte sich dieser Friedensvertrag als ein offenkundiger Sieg, wie Allah ihn subhanahu wa ta'ala im Koran al-Karim bezeichnet hat. Ebenso die Mutter der Gläubigen, Salama, als sie weinte, weil sie ihren Ehemann verloren hatte und verwitwet wurde, dann wandte sie sich Allah subhanahu wa ta'ala zu und Allah azza wa jal gab ihr noch einen besseren Ehemann, nämlich den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und zu guter Letzt, liebe Geschwister, sei du selbst derjenige, der positiv denkt. Sei du derjenige, der Optimismus ausstrahlt und stampfe in die, in die Fußstapfen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der immer wieder den Menschen Hoffnung gemacht hat. Wallahu a'lam, Eid Mubarak, möge Allah subhanahu wa ta'ala von euch allen euer Fest und euer Gebete annehmen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.